keiner. Gönnt mir meine Folge. Leider hab ich so gewollt, ja. Scheiß auf Deutsche und Gabbana, ja. Gib mir Balenciaga, ja. Balenciaga, gib mir Balenciaga. Balenciaga, gib mir Balenciaga. Keiner gönnt mir meinen Erfolg. Leider hab ich so gewollt, ja. Keine Schule, kein Abi. Ja, yeah, trotzdem hatte ich gute Quali. Ja, yeah, war ein Dealer schon mit 11. Ja, yeah, gib mir mein Geld. Sie machen, was ich sag, das sind jeden Tag Liebe wie ein Star. Chille gerade hart auf Barbados. Sie macht sich nackig für das Yayo. Dicker Arsch, so wie J-Lo. Acker jeden Tag, echte Knete, kein Play-Doh. Nein, sie wollen mit meinem Brot spielen, ja. Sie wollen sich eins hochziehen, ja. Nein, sie lassen keine Ruhe. Mache die Tür jetzt zu. Dicker, bin wieder auf Tour, ja. Stay high, keiner gönnt mir meine Erfolge. Leider hab ich so gewollt, ja. Scheiß auf Deutsche und Gabbana, ja. Gib mir Balenciaga, ja. Balenciaga, gib mir Balenciaga. Balenciaga, gib mir Balenciaga. Keiner gönnt mir meinen Erfolg. Leider hab ich so gewollt, ja. Dieses Album euer Untergang. Ihr seid höchstens meine Untertan. Für das Leben meines Kaisers. Ja, trag nur Designer. Ja, Patek Philippe, ja. Off-White Supreme, ja. Trage die Krone, verbrenne die Kohle. Ja, gib mir Benzin, ja. Ihr seid mir egal. Denke nur an meine Zahlen. Tritt ins Pedal. Drei Alben im Jahr. Shaquille O'Neal, ja. Zu viel Kodein, ja. Gesponsert von Sprite, ja. Mike, ja, stay high. Man, wir machen uns hier wieder klein. Ey, ja, ich fick euren Kuchen. American Pie. Keiner gönnt mir meinen Erfolg, ja. Leider hab ich's so gewollt, ja. Scheiß auf Deutsche und Gabbana, ja.